Stube der Pelagea Vlasova in Tver. Fast schäme ich mich, meinem Sohn diese Suppe hinzustellen. Aber ich kann ihm kein Fett mehr hineintun, nicht einen halben Löffel voll. Denn erst vorigen Monat ist ihm von seinem Lohn eine Kopeke pro Stunde abgezogen worden. Das kann ich durch keine Mühe mehr hereinbringen. Ich weiß, dass er bei seiner langen, schweren Arbeit kräftigeres Essen braucht. Er ist jung und beinahe noch im Wachsen. Er ist ganz anders, als sein Vater war. Er liest dauernd Bücher und das Essen war ihm nie gut genug. Jetzt ist die Suppe noch schlechter geworden. So wird er immer unzufriedener. Schnuppert er wieder an der Suppe. Ich kann ihm keine bessere herschaffen. Er wird auch bald merken, dass ich ihm keine Hilfe mehr bin, sondern eine Last. Wofür esse ich mit, wohne in seiner Stube und kleide mich von seinem Lohn? Er wird noch weggehen. Was kann ich, Pelagea Vlasova, Witwe eines Arbeiters und Mutter eines Arbeiters, tun? Ich drehe jede Kopeke dreimal um. Ich versuche es so und versuche es so. Ich spare einmal am Holz und einmal an der Kleidung, aber es langt nicht. Ich sehe keinen Ausweg. Koche mit Sorgfalt, scheue keine Mühe. Wenn die Kopeke fehlt, ist die Suppe nur Wasser. Arbeite, arbeite mehr. Spare, teile besser ein. Rechne, rechne genauer. Wenn die Kopeke fehlt, kannst du nichts machen. Was immer du tust, es wird nicht genügen. Deine Lage ist schlecht, sie wird schlechter. So geht es nicht weiter. Aber was ist der Ausweg? Wie die Krähe, die ihr Junges nicht mehr zu füttern vermag. Machtlos gegen den winterlichen Schneesturm, keinen Ausweg mehr sieht und jammert. Siehst du auch keinen Ausweg und jammerst? Was immer du tust, es wird nicht genügen. Deine Lage ist schlecht, sie wird schlechter. So geht es nicht weiter, aber was ist der Ausweg? Fruchtlos arbeitet ihr und scheut die Mühe nicht zu ersetzen, das Unersetzbare und einzuholen, das Nicht-Einzuholende. Wenn die Kopeke fehlt, ist keine Arbeit genug. Über das Fleisch, das euch in der Küche fehlt, wird nicht in der Küche entschieden. Was immer ihr tut, es wird nicht genügen. Eure Lage ist schlecht, sie wird schlechter. So geht es nicht weiter, aber was ist der Ausweg?